Sie rufen beim Münchner Volkstheater an. Bis wann wird Misery noch gespielt? Unsere Theaterkasse für den Kartenvorverkauf ist von Montag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Samstag von 10 bis 13 Uhr. Sonntag geschlossen. Abendkasse jeweils eine Stunde vor Spielbeginn. Unser Spielplan? Nur noch bis 12. Juni, täglich 20 Uhr, Misery, Stück von Simon Moore, nach dem Roman von Stephen King. Ab 15. Juni, drei Männer allein zu Haus. Sie hören jetzt den Text noch einmal.